Deutschlandradio Kultur. Thema. In diesen Minuten dürften Sie beginnen, die Beratungen der Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Fast wie im Kino selbst sitzt der Juryvorsitzende Robert De Niro mit seinen Schauspielerkollegen Uma Thurman und Jude Law am Tisch und über 20 Filme stehen zur Debatte. Es ist mal wieder spannend, wer heute Abend die Goldene Palme bekommt. Andere Preise stehen aber schon fest. Le prix du certain regard sont Halt auf Freier Strecke Stop on Track de Andreas Dresen. Schön für den deutschen Regisseur Andreas Dresen. Für sein Krebsdrama Halt auf freier Strecke hat er den Hauptpreis der renommierten Nebenreihe Un certain regard bekommen. Ja, einen Cannes-Preis zu gewinnen ist natürlich was ganz Tolles und denkt davon, träumt jeder Filmemacher und großartig. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was für Filme hier gelaufen sind, von welchen Regisseuren. Oh, das konnte ich gar nicht glauben, als ich heute den Anruf kriegte, dass wir hier einen Preis kriegen und dass wir hier nun auch noch gewinnen. Das finde ich einfach unglaublich. Ein glücklicher Andreas Dresen in Cannes. Unsere Beobachterin des Festivals ist die Filmkritikerin Anke Lewicke. Sie hat die letzten 10 Tage an der Croisette verbracht und wir wollen das Festival im Gespräch Revue passieren lassen. Bonjour nach Cannes. Ja, bonjour nach Berlin. Welchen Eindruck haben Sie bei Ihnen hinterlassen, die 64. Filmfestspiele von Cannes? Ja. War es ein guter, mäßiger Jahrgang? Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt hier an Längen der Strandpromenade läuft, sieht man doch viele zufriedene Gesichter. Und man stellt sich ja Cannes den Wettbewerb immer vor wie so eine Edelboutique. Aber Cannes ist auch ein Supermarkt. Parallel zum Filmfest findet ja der Filmmarkt statt. Und da merkt man gar nichts mehr von der Wirtschaftskrise. Also dort wurden gute Verkäufe getätigt. Und natürlich hat die Stadt Cannes sich auch sehr gefreut, weil so viel Besucher wie noch nie da war. Und das hieß für uns alle, dass wir Schlange stehen mussten. Café, Restaurants und eben bis wir ins Kino kamen, teilweise musste die Polizei kommen, um wirklich die Zuschauer ins Kino zu lassen. So groß war der Andrang. Und wenn ich dann im Kino gesessen habe, dann könnte ich jetzt Franz Kafka aus seinem Tagebuch zitieren, im Kino gewesen, geweint, und ich kann auch andere Gefühlszustände hinzufügen, geärgert, gelangweilt, gelacht, geschmunzelt, gewundert. Also kann die 64. Ausgabe hat wirklich sozusagen, war eine Achterbahnfahrt der verschiedensten Emotionen. Beginnen wir doch mit dem Lachen. Welche Filme waren erheiternd? Ach, es ist doch immer schön, wenn man morgens hier um 8.30 Uhr ins Kino geht und dann gute Stimmung bei 2.300 Besuchern ist. Und das war zum Beispiel bei dem Film The Artist der Fall. Das ist ein wunderschön fotografierter Schwarz-Weiß-Film, eine Hommage an die Anfänge des Kinos, an die Stummfilmzeit. Da gibt es dann auch die Schriftstafeln. Und wie damals sind die Gesten eben übertrieben, die Mimik. Es gibt unheimlich schöne Slapstick-Einlagen. Also der Film hat große Freude verbreitet. Und gelacht habe ich auch über den französischen Premierminister Sarkozy. Der war nämlich hier Held in der Polit-Satire La Conquête, die Eroberung. Und wir lernen diesen Politiker als Politiker ohne eigentlich politische Haltung kennen. Aber wir verstehen ihn auch ein bisschen besser. Was ihn von seinen Kollegen unterscheidet, ist nämlich seine vulgäre Sprache. Also wenn Chirac immer sagt, mon cher ami, dann nimmt Sarkozy hingegen Ausdrücke in den Mund. Die möchte ich jetzt hier am frühen Morgen nicht in den Mund nehmen. Am anderen Ende der Gefühlspalette, welcher Film hat Sie besonders geärgert oder wütend gemacht? Ach ja, manchmal fühlte ich mich dann doch im Kino einfach unterfordert und das will man auf so einem Festival nicht. Also auch Cannes springt auf den 3D-Boom und dann gab es Harakiri in 3D und der so und so vielte Samurai-Film, wo es so darum geht, ehrenvoll in den Tod zu gehen, das kann ich nicht mehr hören. Geärgert habe ich mich auch einfach über einen Genrefilm. Natürlich gucke ich mir gerne Genre an, aber wenn sozusagen ein Genrefilm geadelt wird, weil er im Wettbewerb läuft, muss er auch was Neues dem Genre hinzufügen. Und das tat der Film Drive nicht. Da geht es um einen Stuntman, der abends noch Fluchtfahrer spielt für Banditen. Total langweiliger Film. Ich weiß nicht, warum sowas hier im Wettbewerb gezeigt wird. In manchen Jahren zieht sich ja ein großes Thema durch ein Festival, das spiegelt, was die Filmemacher aus unterschiedlichen Teilen der Welt bewegt. Gab es so ein Thema in diesem Jahr in Cannes? Ja, würde ich schon sagen. Und zwar geht es immer wieder um Kinder, Jugendliche als Opfer von gewalttätigen Gesellschaften, dass man einfach spürt, dass es unheimlich viele Länder gibt, in denen es keine Zukunft mehr für Kinder und Jugendliche gilt. Das schlägt dann in Aggression um. Und die Schwierigkeit bei diesem Thema ist ja immer, wie bekommt man es hin, aus diesem Stoff kein Botschaftskino zu machen, also mehr als eine Bebilderung zu liefern, eine andere Ebene zu etablieren, die dann aus diesen harten Geschichten Minuten Kunst, also Kino macht. Und das haben wirklich zwei Regisseure hier hinbekommen, nämlich indem sie Utopien entwickeln, ohne dass sie ihre Geschichten dabei verharmlosen. Das waren einmal die Brüder Dardenne. Sie haben ja den Film vorgestellt, Der Junge auf dem Rad. Da geht es um ein Heimkind, das sich ein neues Zuhause sucht. Und sie erzählen das wirklich in dem Tonfall eines Märchens. Und das ist sehr schön und wird auch nie naiv. Ja, und der Finne Aki Kaurismäki gibt seinen Helden in seinem neuen Film Die Rückendeckung des Kinos, der Kinogeschichte. Der Titel ist Da Havre und in Cannes wurde Kaurismäki gefragt, ob er die Bedeutung dieses Wort kennt, und er kennt sie, und für ihn ist es ein Sehnsuchtsort. Original, I guess. Heaven means something we all miss, but we never get there. Ja, Kaurismäki ist ja immer wortkarg, also Le Havre kommt von dem englischen Wort Hafen, ist ein Ort, zu dem wir alle ankommen möchten, aber es nie schaffen. Aber sein kleiner Held schafft es. Es ist ein illegal eingereister Junge aus Schwarzafrika. Er kommt in Le Havre an und dort trifft er auf Menschen, die ihm helfen. Und aus diesen Menschen macht Kaurismäki Kinohelden. Das ist ganz toll. Also die Männer dürfen rauchen, wie die Detektive des Films war. Die Frauen tragen Namen wie Aletti und sehen aus wie französisch verlebte Filmdiebe. Und Le Havre sieht wunderschön aus, die Gassen, Bistros, da muss man an den poetischen Realismus des französischen Kinos denken und man glaubt, Jean Gabin kommt gleich um die Ecke gebogen. Und es ist einfach sehr schön, wie diese Figuren dieses Films diesem Jungen helfen, nicht aus Nächstenliebe, sondern weil es einfach eine menschliche Selbstverständlichkeit ist. Und das fand ich einfach eine große, bewegende Geste hier. Und ich kann nur sagen, um nochmal Kafka zu zitieren, im Kino gewesen, geweint. Für viele Schlagzeilen sorgte der dänische Regisseur Lars von Trier mit seiner Nazi-Äußerung auf einer Pressekonferenz, in der er bemerkt hat, er könne Hitler verstehen. Das hat zwar die versammelte Presse amüsiert, nicht aber die Festivalleitung, die sich trotz Entschuldigung von Triers kurzerhand entschlossen hat, ihn zur Persona non grata zu erklären. Hat dieses Ereignis das Festival überschattet? Ja, das kann man sagen. Und man kann auch sagen, dass Lars von Trier salopp gesagt wirklich einen Sprung in der Schüssel hat und dass ich diese Provokation um der Provokation eigentlich nicht mehr hören kann. Und wir können ja noch mal ein Stück von dieser Pressekonferenz hören. I am of course very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. But still, how can I get out of this sentence? Ja, ich habe nichts gegen die Juden, aber Israel ist eine Plage und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also das sind geschmacklose Äußerungen gewesen, aber man muss das auch in einem bestimmten Kontext sehen. Trier befindet sich ja in einem permanent selbstzerstörerischen Zustand und die Nazi-Äußerung bezieht er auch auf seine deutsche Abstammung und er hat sich ja für sein geschmackloses Geschwafel dann auch entschuldigt und dass er dann noch vom Verwaltungsrat zur Persona non grata erklärt wurde, das ist dann vielleicht doch daraus erst der Skandal geworden, der im Kern letztlich eigentlich nicht ist. Ist denn sein Film auch eine Provokation? Nein, eben nicht. Das ist ein humanistischer Film seit langem. Also auf einmal hat er wieder Mitgefühl für seine Figuren und es ist ein Katastrophenfilm. Ein Planet steuert auf die Erde zu und wie es sich für dieses Genre gehört, lässt die Zivilisation ihre Hüllen fallen und dabei wirft aber Lars von Trier ganz existenzielle Fragen auf. Hat man das richtige Leben gelebt? Sind Karriere und Reichtum womöglich nur Sinnersatz? Und in Cannes äußerte sich Lars von Trier wie folgt zu seinem Film. To me, it's not so much a film about the end of the world. It's a film about a state of mind. I've been through some melancholic stages of my life, so it was kind of obvious to do this. Also für Lars von Trier ist es eben kein Film über die Apokalypse, sondern ein Film über die Melancholie, über einen Zustand, den er sehr gut kennt. Und ich kann nur sagen, wenn Lars von Trier seine Neurosen auf der Leinwand abarbeitet, dann kann dabei großes Kino rauskommen. Das sind ganz eindrückliche Albtraumbilder, Menschen, die fliehen wollen, die aber nicht weiterkommen. Da liegen sich Schlingen um die Füße. Und wenn der Planet dann auf die Erde zurast, das ist wirklich sehr eindrücklich. Also es ist schade, dass er sich jetzt sozusagen ausgeschlossen hat, eigentlich für die Goldene Palme. Zurückgespult, die 64. Internationalen Filmfestspiele in Cannes vor der heutigen Preisverleihung ziehen wir hier im Deutschlandradio Kultur Bilanz mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Sie haben die eindrucksvollen Bilder aus dem Weltall jetzt in Lars von Triers Film erwähnt, aber noch ein anderer Regisseur hat sich in die Weiten des Alls begeben, nämlich Terrence Malick. Tree of Life heißt sein neuer Film, der von den einen als so eine Art Esoterik-Trip empfunden wurde, von anderen als ein hochphilosophischer Diskurs. Welche Ansicht teilen Sie? Ja, ich bin hin und her gerissen, was diesen Film betrifft. Also ich habe auf einmal nicht mehr verstanden, warum da Dinosaurier durchs Bild laufen, warum ich diese Vulkanausbrüche sehe. Und es ist ja tatsächlich so, im Kern geht es ja um eine Familiengeschichte in den 50er Jahren. Der älteste Sohn stirbt und Brad Pitt spielt diesen Vater, der immer sehr streng war. Und in Cannes äußerte sich Brad Pitt wie folgt zu diesem Film. Dieser Film zeigt, dass der amerikanische Traum, so wie man ihn uns beigebracht hat, nicht mehr funktioniert. Der Vater muss dies erleben und er gibt seine Enttäuschung und Verbitterung an seinen Sohn weiter. Die Familie kann sich diesem zerstörerischen Einfluss nicht entziehen. Ja, und immer wenn Terrence Malick auf dem Boden der Tatsachen ankommt, dann ist er wieder ein ganz großer Regisseur. Dann geht es wie in seinen vorherigen Filmen eben auch um die Ursachenforschung amerikanischer Gewalt. Aber zwischendurch ist das wirklich religiöse Versöhnungsgeschichte. Und ich möchte es wirklich nicht sehen, wenn am Ende Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit eins wird und dann fast Gott auch noch auftaucht, alles Licht wird. Das ist mir dann doch zu viel. Heute Abend wird die Goldene Palme dann vergeben. Lassen Sie uns zum Schluss spekulieren, wer sie bekommen könnte. Haben Sie einen klaren Favoriten? Ja, mein klarer Favorit ist natürlich Aki Kaurismäki. Und nimmt man den Kritikerspiegel und die Standing Ovations als Maßstab, dann dürfte Aki Kaurismäki auch gewinnen. Terrence Malick liegt aber auch noch gut im Rennen. Und vielleicht als beste Darstellerin kämen dann doch Kirsten Dunst und Charlotte Gainsbourg in Frage für ihren doch sehr großartigen Auftritt bei Lars von Trier. Und natürlich freue ich mich sehr, dass Andreas Dresen schon den wichtigen Preis hier für die wichtigste Nebensektion gewonnen hat, weil er gezeigt hat, dass man Sterben auch ganz hautnah filmen kann, dass das Kino das schafft. Gefreut habe ich mich auch für die Berliner Studentin, die hier einen Preis bekommen hat, und zwar in Höhe von 12.500 Euro. Das ist so eine Art Talentcampus, das ist eben eine Förderung und da kann sie eben ein neues Projekt mitmachen. Und was war insgesamt der schönste Moment für Sie? Welches Bild aus Cannes nehmen Sie auf jeden Fall mit nach Hause? Ja, der schönste Moment war natürlich für mich, dass zwei iranische Regisseure, die eigentlich Berufsverbot haben, trotzdem hier Filme vorstellen konnten, nämlich Mohammed Rasulov und Jafar Panahi. Bei Rasulov geht es um eine Frau, die ausreisen möchte und da fällt der großartige Satz, besser fremd sich in einem fremden Land zu fühlen, als in der eigenen Heimat. Und Jafar Panahi darf ja auch gar nicht drehen, deshalb lässt er sich filmen beim Warten, beim Frühstücken und alles. Und dann gibt es was ganz Schönes in diesem Film. Plötzlich fängt er die Filme an nachzustellen, die er in den letzten Jahren nicht drehen durfte. Es geht um ein Mädchen, das studieren möchte, aber von ihren Eltern eingesperrt wird. Er markiert da die ganzen Markierungen auf dem Wohnzimmerteppich. Und das ist ein sehr bewegender Moment. Ein Regisseur bringt einen Film, den er nicht machen durfte, in einem anderen Film zum Ausdruck. Die internationalen Filmfestspiele in Cannes im Rückblick unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Vielen Dank. Heute Abend werden wir Sie wieder hören in unserer Sendung Fazit ab 23 Uhr dann mit den definitiv feststehenden Preisträgern. Einen schönen letzten Tag in Cannes.